Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Nicht so angenehm jedenfalls wie das Leben des großen Cäsar. Obwohl er es mit Kleopatra auch nicht immer so leicht hat. Hören wir doch einmal, was ihm die legendäre Königin mit der hübschen Nase zu sagen hat, in ihrem Palast in Alexandria, der Hauptstadt Ägyptens. Mein Volk ist dekadent? Abhängig von Rom? Was du da sagst, o Cäsar, ist infam! Mein Volk hat die Pyramiden gebaut, den Turm von Pharos, die Tempel, die Obelisken! Ich werde dir beweisen, o Cäsar, dass mein Volk nichts von diesem Genie eingebüßt hat. In genau 3 Monaten wird es dir einen prachtvollen Palast bauen. In ihrer Wut lässt sich Kleopatra dazu hinreißen, Cäsar ein gewagtes Versprechen zu geben. Aber wie soll sie es einhalten? Zunächst einmal lässt sie Numerobis rufen, den königlichen Architekten und Baumeister. Numerobis, ich habe dich rufen lassen, weil du Alexandrias bester Architekt bist. Oh. Was nicht viel heißen will. Oh. Keine Widerrede. Deine Bauten sind nicht standfest. Man hört alles durch die Wände. Die Decken stürzen ein. Das liegt nur an den modernen Baustoffen. Ich würde viel lieber Pyramiden bauen. Still! Du hast 3 Monate Zeit, um hier in Alexandria für Cäsar einen prunkvollen Palast zu bauen. 3 Monate? Gelingt es dir, so überschütte ich dich mit Gold. Wenn nicht, fressen dich die Krokodile. Geh! 3 Monate nur? Dazu brauche ich übernatürliche Kräfte. Einen Zauberer bräuchte ich. Oh, hey, ich bin gerettet. Ich kenne einen Mann, der zaubern kann. Weit entfernt von Ägypten liegt ein friedliches und auf den ersten Blick ganz normales gallisches Dorf. In einer Hütte spielen Asterix und Miraculix, der Druide, gerade ein Spiel mit 3 Würfeln. 421? Schon wieder? Das grenzt an Zauberei. Das ist Zauberei. Dieses römische Spiel wird sich bei uns nie durchsetzen. Noch herrscht Friede im Dorf der unbeugsamen Gallier. Doch wird er bald durch die Ankunft eines seltsamen Fremden gestört werden. Und zwar gerade, als Obelix mit einem Hinkelstein auf dem Rücken und Asterix mit einem Wildschwein auf den Schultern im dichten Schneetreiben unterwegs sind. Ist ja gut, Idefix. Asterix, ich dressiere ihn zum Hinkelsteine tragen, den Kleinen. So, deck lieber den Tisch für das Wildschwein, das Große. Oh! Doch die beiden sind nicht die einzigen, die sich vom Winter nicht beeindrucken lassen. Eine kleine Gestalt nähert sich dem Baum, auf dem der Druide gerade Misteln schneidet. Miraculix! Oh, Numerobis, was für eine angenehme Überraschung. Ich komme herunter. Ich bin, mein lieber Freund, sehr glücklich, dich zu sehen. Miraculix bringt den Besucher Numerobis zu Asterix und Obelix. Das ist mein Freund Numerobis, ein Architekt aus Alexandria. Ich kenne ihn von einer Reise her. Ja, ich bin hierher gekommen, oh Miraculix, weil ich deine Hilfe brauche. In 3 Monaten soll ich für Cäsar einen Palast bauen. Sonst wirft mich Kleopatra den Krokodilen zum Fraß vor. Oh, und ohne deine Zauberkraft bin ich verloren. Kann man Krokodile essen? Psst, Obelix. Beruhige dich, Numerobis. Ich hatte sowieso vor, einige Manuskripte in der Bibliothek von Alexandria einzusehen. Das ist die Gelegenheit. Ich begleite dich nach Ägypten. Wir auch. Beim Osiris, ist das wahr? Mein Schiff erwartet uns an der Küste. Nur noch packen und uns verabschieden, dann kommen wir mit. Komm, komm, mein kleiner Idefix, wir machen eine schöne Reise. Du willst ihn doch nicht etwa mitnehmen, Obelix. Und warum nicht, Herr Asterix? Weil er viel zu klein ist für eine solche Reise. Darum nicht, Herr Obelix. Außerdem ist Ägypten das Land der Katzen. Los, pack deine Sachen und damit basta. Immer dasselbe. Ich bin nur dazu da, euch herauszustellen. Die Nebenfigur. Ohne Mitspracherecht. Bald darauf ist es soweit. Asterix, Obelix, Miraculix und Numerobis gehen an Bord. Ach ja, und noch jemand ist dabei. Nanu! Wow! Ich hab gebellt. Da ich ja nicht mehr sprechen darf, belle ich. Wow! Alter Dickkopf, du! Du hast gewonnen. Lass ihn raus aus dem Sack. So, da sind wir. Das ist mein Schiff. Die Schiffsschraublose. Gehen wir an Bord. Ja. Kommt nur. Wir können die Anker lichten, Abstoßes. Ja, wirklich, Asterix? Ich weiß nicht, wie ihr in meinen Sack gekommen ist. Schon gut. Geh weiter, sonst verpassen wir noch die Flut. Getrieben vom eiskalten Nordostwind des Winters beginnen unsere Freunde ihre Reise nach Ägypten. Numerobis bereitet die anderen auf ihr Reiseziel vor. In Ägypten haben wir gegen die Zeit, gegen den Personalmangel und gegen die Römer zu kämpfen. Vor allem gegen den Architekten Pyradones, meinen Konkurrenten, der mir immer schaden will. Er hat viele Talente. Ist er begabt? Nein, er ist reich. Er hat viele Talente Gold. Das ist die Währung, die bei uns gebräuchlich ist. Aha. Ja, und auf der Fahrt müssen wir uns natürlich vor Seeräubern in Acht nehmen. Das lass ruhig unsere Sorge sein. Nicht wahr, Obelix? Oh ja. Tatsächlich warten die Seeräuber schon darauf, dass ein Schiff ihren Weg kreuzt. Nach ihren schlechten Erfahrungen mit den Galliern warnt der Piratenkapitän seine Leute noch einmal vor gallischen Schiffen und vor römischen und vor phönizischen, die Gallier sonst auch noch benutzen. Als aber ein ägyptisches Schiff auftaucht, heißt es: Alle Mann klar zum Entern! Hallo, aber alle da hier! Was sagt der Ausguck? Er sagt Seeräuberschiff von Backbord in Sicht. Ist das wahr? Ist das kein Witz? Sie sind es, Asterix! Sie sind es! Juhu! Juhu! Wir kommen! Was dann passiert, erstaunt Numerobis. Eigenartig. Bei eurem Anblick geben sie auf und versenken ihr eigenes Schiff. Oh, da sind alte Bekannte. Wir treffen uns oft auf dem Meer. Der Rest der langen Fahrt verläuft friedlich. Und schließlich... Was ist das für ein Licht am Horizont, Numerobis? Das ist der Turm der Insel Pharos, dessen Leuchtfeuer die Schiffe leitet, Asterix. Morgen sind wir in Alexandria. Ein Turm, der die Schiffe leitet? Mhm. Die spinnen die Ägypter. Das ist eines der Weltwunder, Obelix. Sobald wir angelegt haben, führe ich euch zum Palast, um euch der Königin vorzustellen. In ihrem Palast nimmt die prunkliebende Kleopatra gerade ihr Lieblingsmahl zu sich. In Essig gelöste Perlen. Beim Osiris, wo ist denn die Perlenzange? Vorkoster, ja? Walte deines Amtes. Jawohl. Während der Vorkoster den Perlenessig probiert, wird Numerobis angemeldet und mit den Freunden hereingeführt. Oh, meine Königin, hier sind meine gallischen Freunde. Sie sind gekommen, um bei meinem Unternehmen zu helfen. Gut, aber beeilt euch, die Zeit drängt. Cäsar stichelt schon. Gelingt es euch, gibt es Gold für jeden. Anderenfalls winken euch die Krokodile. Und noch eines, Numerobis. Dein Konkurrent Pyradonis neidet dir diesen Auftrag. Er würde es mit Wonne sehen, wenn deine Karriere im Bauch eines Krokodils endete. Nun geht! Sehr wohl, erhabene Herrscherin. Sie hat wohl einen schwierigen Charakter, aber eine hübsche Nase. Eine sehr hübsche Nase. Ja, ich nehme euch mit zu mir. So, da ist es schon. Ist das dein Haus da? Ja, ich habe es selbst gebaut. Ah, ein wenig schief. Die Tür klemmt noch. Ich muss sie falsch konstruiert haben. Lass mich mal. Nein, Obelix. Seid ihm nicht böse. Im Grunde ist es ja viel praktischer so. Kommt, kommt. Vorsicht bei den Stufen. Das nennst du Stufen? Du hattest unsere Hilfe ja wahrhaftig nötig, Numerobis. Hier oben arbeite ich. Oh, wer kommt denn da? Das ist Pyradones. Lasst ihn herein. Numerobis, ich komme gleich zur Sache. Lass uns Cäsars Palast gemeinsam bauen. Sind wir rechtzeitig fertig, so teilen wir uns das Gold. Wenn nicht, lässt du dich allein von den Krokodilen auffressen. Es genügt ja, wenn einer verspeist wird, nicht wahr? Ich weigere mich. Ich mag deine Arbeitsmethoden nicht. Du richtest die Sklaven im Akkord zugrunde, bist grausam und arglistig. Verlasse mein Haus. Wer? Ich sorge dafür, dass Kleopatra ihre Wette verliert. Dann winken euch die Krokodile. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Er hat eine böse Zunge. Er reißt das Maul auf. Er hat einen verzehrenden Hass. Er ist bissig. Nehmt nicht solche Worte in den Mund, das erinnert mich an die Krokodile. Kommt lieber mit zur Baustelle vor der Stadt. Da seht ihr, wie man bei uns so baut. Auf der Baustelle sind viele, viele, viele Ägypter damit beschäftigt, riesige Steinbrocken zu schleppen. Einer steht immer daneben und knallt mit der Peitsche. Das ist die Baustelle. Ich habe schon von den Steinbrüchen aus dem Landesinneren Steine kommen lassen. Gute Qualität. Sind das Sklaven? Aber nein, Sklaven sind Mangelware. Man bekommt einfach kein Personal mehr. Das hier sind freie Arbeiter. Aber die Peitschen. Bei uns läuft's nach der Peitsche. Jeder kommt mal dran. Komische Methoden. Ivo, so ist jeder zufrieden. So ein kleiner Peitschenhieb macht müde morgens munter. Ah, Mittagspause. Kommt, wir schauen uns unten im Zelt die Pläne an. Während die Arbeiter ihre Linsengerichte verzehren, bekommen sie unerwarteten Besuch. Pyradones erscheint und hält eine flammende Rede. Und als es zum Pausenende bläst, sind die Arbeiter wenig gewillt, wieder an die Arbeit zu gehen. Was? Sie wollen nicht arbeiten? Das lässt mir das Blut gerinnen. Die Krokodile werden mich ungenießbar finden. Umso besser. Oder wolltest du etwa gut schmecken? Aber es sind heilige Krokodile. Denen kann man nicht etwas x-beliebiges vorsetzen. Die spinnen die Ägypter. Wir schauen mal, was da vorgeht. Hab ich's mir doch gedacht. Sie verlangen wieder weniger. Du meinst mehr? Nein, sie wollen nicht mehr Geld, sondern weniger Peitschenhiebe. Das bedeutet aber, dass sie auch weniger arbeiten. Und der Palast wird nie rechtzeitig fertig. Immer diese Peitschenhiebe. Das ist keine Art, müde morgens munter zu machen. Asterix, mach mir ein anständiges Feuer unter dem Topf. Ich werde euch zeigen, wie man die Leute zum Arbeiten bringt. Und dann sag deinen Leuten, sie sollen sich anstellen. Jeder bekommt einen Schluck von meinem Zaubertrank. Oh ja? Nein, du nicht, Obelix. Es ist wunderbar mit anzusehen, wie freudig die Arbeit vonstatten geht, begleitet von Gesängen, Scherzworten und unübersetzbaren Witzen. Einem heimlichen Beobachter gefällt das überhaupt nicht. Pyradones. Diese fremden Zauberer werden Numerobis noch zum Triumph verhelfen. Ich muss etwas unternehmen. Ich weiß, Numerobis erwartet eine Schiffsladung Steine aus dem Süden. Sie darf nicht ankommen. Ich muss sofort einen Boten mit einem Beutel Gold losschicken. Pyradones Plan scheint zu funktionieren. Die Arbeiter der Karawane werfen die Steine ins Wasser. Der Karawanenführer teilt Numerobis mit, dass die Steinbrüche abgebaut seien. Mehr hat er dazu nicht zu sagen. Ich glaube, er lügt. Ich kann ihn zum Sprechen bringen, ja? Gut, aber geh nicht zu hart dran. Nachdem Obelix sich der Sache angenommen hat, sagt der Karawanenführer, Pyradonis habe ihn dafür bezahlt, die Steine in den Nil zu werfen. Und es gäbe doch Steine in dem Steinbruch, einen ganzen Haufen Steine. Und er führe gern wieder hin, welche zu holen. Und Obelix möge nicht so fest zuhauen. Und er schwöre bei Isis, Osiris und Serapis, es nie wieder zu tun. Sicherheitshalber gehen wir mit ihm die Steine holen. Ja, ja, aber macht schnell, die Zeit drängt. Am nächsten Tag sind die drei Gallier mit der Schiffskarawane auf dem Nil unterwegs. Als es Nacht wird, macht man am Flussufer Rast. Linsen, keine Spur von Wildschwein und da soll man hinterher stark sein. Morgen schauen wir uns die Sphinx an und die Pyramiden. Das ist ganz in der Nähe und lohnt sich. Der Anblick der Sphinx, einer riesigen Statue mitten in der Wüste mit Frauenkopf und Katzenkörper, ist überwältigend. Wunderbar. Bei Belisama. Von da oben hat man sicher einen schönen Blick. Nein, Obelix, nicht hinaufklettern, das ist gewiss verboten. Ah, Asterix muss immer rumkommandieren. Wirklich wahr. Während Obelix so vor sich hinschimpft, klettert er auf die Nase des Sphinx. Und es kommt, wie es kommen muss. Unter seinem Gewicht bricht die Nase ab. Bravo, Obelix, bravo! Man könnte sie vielleicht wieder ankleben. Ach, du machst doch einfach alles kaputt. Ein Glück, dass uns niemand gesehen hat. Am besten, wir vergraben die Nase im Sand. Kurz darauf. So, fertig. Hier macht bestimmt keiner Ausgrabungen. Komm, Miraculix, lass uns gehen. Ich erkläre dir alles. Erklären? Wieso erklären? Jetzt wisst ihr auch, warum die Sphinx keine Nase hat. Schade übrigens. Denn die Nase, die nie wieder gefunden wurde, war eine schöne Nase. Zwar nicht so schön wie die von Kleopatra, die, wie wohl bereits erwähnt, sehr hübsch war. Als nächstes steht ein Besuch der berühmten Pyramiden an. Mit den Pyramiden, den Grabmälern der Pharaonen, haben die Ägypter der Welt ein Wunder gegeben. Herrlich! Oh, nichts gegen einen schönen Hinkelstein. 2000 Jahre blicken von diesen Pyramiden auf uns herab, Obelix. Dann dürfen die drei Besucher sogar das Innere einer Pyramide besichtigen. Idefix wartet draußen, denn Obelix verspricht ihm für hinterher einen besonders schönen Knochen. Was Miraculix, Asterix und Obelix nicht wissen: Der Führer wurde von Pyradonis geschickt, um sie in der Pyramide einzusperren. Und niemand findet aus dem Labyrinth einer Pyramide wieder hinaus. Er hat uns eingesperrt. Nun gut, als erstes ist die Tür hier zu öffnen. In einem Hünengrab wäre das nicht passiert. Obelix, ich werde dir unter diesen Umständen zum ersten Mal einen Schluck Zaubertrank geben. Wirklich? Wenn man's dir sagt. Oh, ho, ho. 1, 2, 3 Tropfen. Ja. Das wird genügen. Und jetzt mach diese Tür auf. Mir ist's recht, dass wir in die Pyramide gegangen sind. Yeah! Also ich spüre keinen großen Unterschied zwischen vor und nach dem Zaubertrank. Folgt mir. Wir müssen in dem Labyrinth der Gänge unseren Weg wiederfinden. Das ist ja gerade die Schwierigkeit. Tatsächlich. Einige Stunden später. Ei. Jetzt landen wir schon zum 10. Mal hier an dieser Stelle. Die Pharaonen hatten gute Architekten. Die Lage ist sehr ernst. Sehr, sehr ernst. Ich krieg langsam Hunger. Das denkt vor dem Eingang der Pyramide auch der kleine Idefix. Schließlich hatte Obelix ihm einen Knochen versprochen. Ich kann uns hier nicht herausführen. Das ist unser letztes Abenteuer beim Belenus. Armer Numerobis. Ohne uns endet er bestimmt im Bauch eines Krokodils. Mein armer kleiner Idefix. Nicht wahr, Idefix? Idefix? Ja, Idefix. Werft mir bloß nicht vor, ich hätte ihn mitgenommen. Er ist von ganz alleine gekommen. Er hat uns durch seinen Spürsinn gefunden. Damit führt er uns auch heraus. Aber das ist ja wahr. Idefix, wenn du uns hier heraushilfst, kriegst du einen Riesenknochen. Draußen. Gut so. Weiter so. Du kriegst zwei Riesenknochen. Oh, da ist der Ausgang. Viele Extraknochen. Obelix, verzeih mir. Es war gut, den Baubau mitzunehmen. Manchmal meine ich, der Kleine versteht einfach alles. Und bald darauf nehmen die Schiffe ihre Fahrt wieder auf und ziehen friedlich den Nil hinauf. Mit den Steinen für den Palast und mit vielen, vielen Knochen für Idefix. Dank ihrer Rückkehr und des Zaubertranks schreitet die Arbeit auf der Baustelle munter fort. Ich glaube, ich muss die Pläne von Nummer Rubis ein wenig korrigieren. Miraculix, der große Sphinxwagen von Kleopatra nähert sich. Sie kommt zur Besichtigung der Baustelle. Tatsächlich. Zahlreiche Ägypter ziehen einen riesigen Sphinxwagen, auf dem hoch oben die ägyptische Königin thront. Keine Unterbrechung, ich bin ganz inkognito hier. Niemand soll bemerken, dass ich da bin. Macht weiter. Gut so. Nichts zu sagen, sie hat eine hübsche Nase. Eine sehr hübsche Nase. Hast du ihre Nase gesehen, Idefix? Dem Konkurrenten Pyradonis macht die Entwicklung der Angelegenheit schwer zu schaffen. Eine Idee. Ich brauche eine Idee. Ach, da kommt mir eine wahrhaft teuflische Idee. Ich werde Kleopatra eine Huldigung schicken, im Namen der Gallier. Und zwar einen kleinen Kuchen. Der Plan funktioniert. Kleopatra lässt sich den Kuchen am Abend als Nachtisch servieren. Ein intimes Mahl. Allein. Also nur mit 40 Tänzern und Tänzerinnen, 80 Musikern und 300 einfachen Gerichten. Und als die Gallier am Abend auf der Baustelle gerade ihr Mahl einnehmen wollen, es gibt Wildschwein, extra per Galeere eingetroffen, erscheinen ägyptische Soldaten, um sie festzunehmen. Los, mitkommen! Was machen wir? Sollen wir ihnen ein paar runterhauen? Nichts dergleichen. Es ist gefährlich, sich Kleopatra zu widersetzen. So werden kurz darauf die Gallier Kleopatra vorgeführt. So, Gallier, ihr habt mich mit diesem Kuchen zu vergiften versucht. Das kostet euch das Leben. Kuchen? Was für ein Kuchen? Man bringe mir meinen Vorkoster herein. Oh. Er hat nur von dem Kuchen gekostet. Schaut selbst, wie es ihm geht. Aber das stimmt nicht. Wir sind unschuldig beim Teutaten. Ich will nichts hören. Aber... Dann musst du auch nichts sagen, Asterix. Jedenfalls nicht jetzt. Führt sie ab. Serviert sie den heiligen Krokodilen als Vorspeise. Jawohl, erhabene Königin. Warum durfte ich uns denn nicht rechtfertigen? Ich habe da so eine Idee. Mit Kleopatra kann man nicht diskutieren. Sie hat einen miesen Charakter. Aber eine hübsche Nase. Und so kommt es, dass die drei Gallier im Kerker landen. Wenn ich daran denke, dass es heute Abend Wildschwein geben sollte... Asterix, gib mir den Behälter mit dem Wasser da. Hier. Was brauchst du da, Miraculix? Ein Antidot, ein Gegengift. Ein Glück, dass ich mich nie von dem kleinen Säckchen hier trenne. So, trinkt. Und jetzt macht die Kerkertür auf, Obelix. Platz da! Wir brechen aus! Jetzt auf zu Kleopatra! Ja. Gestatten? Gallia, da ihr meinen Tod beschlossen habt, zeige ich euch, wie eine Königin stirbt. Aber nein, beim Teutates, hört uns doch endlich einmal an. Der Kuchen ist bestimmt nicht vergiftet. Er ist sicher sehr gut. Ach ja? Na gut, dann esst ihr ihn. Man bringe den Kuchen. Ja, genau das wollten wir euch vorschlagen, O Königin. Felix, hast du ein Messer oder einen Tortenheber? Dort drüben. Ich glaube, die Wache braucht jetzt keine Waffe. Sie schläft noch. Schneide 3 Stücke von diesem Kuchen ab. Mach ich. Ein kleines für Felix, ein kleines für Asterix und der Rest für mich. 3 Stücke, Obelix, und nicht 2 Stückchen und ein Riesenstück. Ich hab doch 3 Stücke abgeschnitten. Geh, du Vielfraß. Mit Mandeln. Ich mag Mandeln. Nun, meine Königin, ihr seht also, dass der Kuchen nicht vergiftet ist. Aber woran leidet dann mein Vorkoster? Man hole den Vorkoster. Ich kuriere ihn. Kurze Zeit später. Trink das, Vorkoster. Es hilft dir. Ja. Kaum hat der Vorkoster das Gegenmittel getrunken, da geht es ihm auch schon wieder gut. Ja, er hat sogar Hunger. Der Kuchen hat nichts mit seinem Unwohlsein zu tun. Eher sein empfindlicher Magen. Zu nahrhafte Kost. Ja. Ich war ungerecht zu euch, Gallier. Ihr seid frei. Der Vorkoster, dessen Magen an meinem Irrtum schuld ist, wird entlassen. Ja, hurra, hurra! Der Vorkoster ist glücklich. Er hatte das Vorkosten sowieso satt. Und was unternehmen die Gallier jetzt? In dem Kuchen war genug Gift, um eine Kohorte von Legionären umzubringen. Das Gegenmittel war unsere Rettung. Wir müssen herausfinden, wer an dem Attentat schuld ist. Schnell, zur Baustelle! Auf der Baustelle erfahren sie, dass Numerobis verschwunden ist. Dahinter kann nur Pyrrhadones stecken. Für Asterix und Obelix ist es kein Problem, bei Pyrrhadones vorgelassen zu werden. Ihr? Hat euch Kleopatra nicht den Das ist ein Geständnis! Du hast also Kleopatra den vergifteten Kuchen geschickt. Kuchen? Was für ein Kuchen? Nein. Das ist ein Irrtum. Du sagst uns jetzt, wo Numerobis ist. Niemals. Keine Macht der Welt kann mich zum Reden bringen. Obelix? Ja. Er ist im Keller in einem Sarkophag versteckt. Ich bewache ihn, Obelix. Geh du in den Keller und hol den Sarkophag. Wird gemacht, Asterix. Asterix, was ist ein Sarkophag? Ein großer, sehr, sehr, sehr schwerer Kasten. Ach so. Kurz darauf kommt Obelix zurück. Auf einer Hand balanciert er einen großen Sarkophag. Das da, Asterix, das ist der einzige große Kasten, der da war. Überhaupt nicht schwer. Das ist ja gewiss, Obelix. Lass ihn uns schnell öffnen. Gemeinsam öffnen sie den Sarkophag. Im Inneren liegt eine Mumie. Jetzt nur noch auswickeln? Bitte, lass mich! Das ist wie ein Geschenk mit einer Überraschung drin. Und wirklich, Obelix entrollt Numerobis. Ja, wie geht's, Numerobis? Oh, mir ist schwindelig. Ich gebe mich geschlagen. Ich wollte den Bau verhindern. Nichts für ungut, ja? Nichts für ungut? Als Beweis nehmen wir dich zur Baustelle mit. Oh. Wir haben eine Beschäftigung für dich. Kurz darauf auf der Baustelle. Pyrrhadones bekommt die verdiente Strafe für seine bösen Taten. Er muss selber Steine schleppen. Der Bau macht gute Fortschritte, Numerobis. Dank euch dreien, Miraculix. Zur gleichen Zeit erfährt auch Cäsar, dass der Bau gute Fortschritte macht. Von Kleopatra. Er schickt einen Spion zur Baustelle. So will er erfahren, was dort vor sich geht. Brauchen Arbeiter? Aber ja, wir brauchen immer Arbeiter. Stell dich da hinten an. Ah, danke. Miraculix, keinen Trank für Pyrrhadones, klar? Na klar. Aber der Spion erhält den Zaubertrank. Und kaum, dass er davon gekostet hat, sieht man nur noch eine Staubwolke von ihm. Oh, wo läuft er denn hin? Wir haben auch so genügend Arbeiter. Natürlich läuft der Spion sofort zurück zu Cäsar. Er berichtet von dem Zaubertrank und von den drei Galliern, die Cäsar wohl bekannt sind. Für den nächsten Morgen lässt Cäsar den Galliern daraufhin eine böse Überraschung vorbereiten. Die Baustelle ist von römischen Legionären umzingelt. Sie lassen unsere Arbeiter nicht durch. Außerdem lässt Cäsar mitteilen, dass ihr euch ergeben sollt. Andernfalls greifen die Römer an. Wir sind da auf Wunsch Kleopatras und wir gehen erst dann, wenn die Arbeit beendet ist, beim Teutates. Was sollen wir denn machen bei Isis? Wir bauen eine Verteidigungsanlage beim Belenus. Du hast recht, bei Belisama. Steine, aus denen man eine Mauer bauen kann, gibt es genug. Beeil dich mit den Steinen, Obelix. Ich komme schon. Gut. Dann sind unsere Befestigungen fertig. Glaubt ihr, dass sie ausreichen, um die Römer zurückzuwerfen? Sie greifen an! Hurra! Der Kampf wird kurz, aber hart. Die Römer bilden aus ihren Schilden eine Art Schildkrötenpanzer. Asterix und Obelix verstecken sich natürlich nicht hinter einer Mauer, sondern werfen mit riesigen Bausteinen. Und die Römer laufen weg. Aber noch ist die Sache nicht entschieden. Schick! Da sind sie ja wieder! Sie greifen von zwei Seiten an. Ich nehme die rechte Seite. Schlag du sie auf der anderen Seite zurück, Obelix. Mach ich! Diesmal macht es Asterix und Obelix noch ein wenig mehr Spaß, die Römer höchstpersönlich zurückzuschlagen. Aber immer noch geben die Angreifer nicht auf. Seht mal, Kriegsmaschinen! Meinen die etwa, damit könnten sie uns kriegen? Die Römer bombardieren die Verteidiger mit riesigen Steinschleudern. Und sie treffen die frisch errichteten Palastmauern. Oh, mein Palast! Man müsste Kleopatra verständigen. Sie hat bestimmt genügend Einfluss auf Cäsar, um diese Attacke zu unterbinden. Gut, ich lasse sofort eine Botschaft an die Königin schreiben. Und Idefix wird Kleopatra die Botschaft überbringen. Idefix? Aber Idefix ist doch viel zu klein. Er mag ja klein sein, aber er ist intelligent. Hier ist die Botschaft. Du wirst sehen, Asterix. So. Die Nachricht kommt an sein Halsband. Und jetzt los, Idefix. Lauf zu Kleopatra. Na bitte. Er ist zu klein, um das zu kapieren. Zu klein? Ein kleiner Hund, der so schön Männchen machen kann. Aber Obelix, sei doch nicht gleich beleidigt. Ich wollte dich ja nur frotzeln. Ich zeige Idefix persönlich den richtigen Weg. Mein Hund zu klein. Schnell, Miraculix. Solange Obelix nicht herschaut, gib mir einen tüchtigen Schluck Zaubertrank. Ja, ja. Los, Idefix! Asterix nimmt Idefix auf den Arm und springt über die Mauer. Die gegnerische Linie ist kein Hindernis für ihn. Kurz darauf im Palast von Kleopatra. Du wolltest mich sprechen, O Gallia? Ja, O Kleopatra. Mein kleiner Hund hat eine Botschaft für euch. Oh, ist der süß. Man bringe einen Knochen für den kleinen Hund. Was steht denn in der Botschaft? Lass mal sehen. So geht das aber nicht. Julius Cäsar spielt nicht fair bei Isis. Geh, Gallia. Ich kümmere mich um alles bei Amon und Helios. Beruhige dich, Idefix. Warte ab, bis der neue Vorkoster der Königin deinen Knochen gekostet hat. Dann bekommst du ihn. Als Idefix endlich den Knochen zwischen den Zähnen hält, geht es auf dem gleichen Weg zurück, den sie gekommen sind. Da, Obelix. Idefix ist soeben zurückgekommen. Er hat seinen Auftrag tadellos ausgeführt. Ah, siehst du? Ja. Hoffentlich handelt die Königin rasch. Die römischen Kriegsmaschinen zerstören den Palast. Und das ist genau das, was Cäsar vorhat. Aber er hat die Rechnung ohne Kleopatra gemacht. Plötzlich steht ihr Wagen im Lager der Römer. Und wenn Kleopatra so richtig in Fahrt ist, dann kommt auch ein Julius Cäsar nicht zu Wort. Genug! Ich habe unverzüglich meinen Palast verlassen, als ich erfuhr, was vorgeht. Nicht einmal mehr umziehen konnte ich mich. Wenn man eine Wette abschließt, muss man fair sein. Es war mein Recht, mich an die Gallier zu wenden. Und ich werde dir beweisen, dass die Ägypter die schönsten Paläste bauen können. Und ich verlange, dass die Römer die Architekten in Frieden lassen. Und dass sie, bevor sie abziehen, den angerichteten Schaden wieder gut machen. Und es ist eine Schande, was ihr da angerichtet habt. Und um Verzeihung bitten ist ja wohl das Mindeste. Und bei Osiris und Isis und Helios, ich finde das eine Unverschämtheit. Trotz allem möchte Cäsar nicht, dass Kleopatra ihm böse ist, wo sie doch eine so hübsche Nase hat, falls das vorher noch nicht erwähnt worden ist. Also... Seht mal, die Römer heben die Belagerung auf, beim Belenus. Sieg, beim Teutates! Und wem haben wir das zu verdanken? Meinem tapferen kleinen Idefix. Dann helfen die Römer sogar noch, wie verlangt, persönlich den Schaden wieder gut zu machen. Zuerst hauen sie alles kaputt und hinterher helfen sie beim Wiederaufbau. Die spinnen, die Römer. Eines Tages ist es Zeit für die gute Nachricht. Es ist soweit. Wir können Kleopatra verständigen. In ihrem Palast empfängt Kleopatra die vier Helden. Oh, meine Königin, der Palast ist fertig. Und wir haben den Termin eingehalten. Du hast dein Versprechen gehalten, Numerobis. So halte ich auch das meine. Man überschütte ihn mit Gold. Oh, oh, oh, oh, oh. Da guckt aber noch ein Stück raus. Morgen lade ich Cäsar auf meine Prunkgaläre ein. Wir fahren den heiligen Fluss hinunter bis zum Palast, um ihn Cäsar zu übergeben. Damit beweise ich ihm, dass mein Volk nicht dekadent ist. Naja. Jedenfalls wird der Palast Cäsar in einer feierlichen Zeremonie übergeben. Und es ist wirklich ein prachtvoller Palast geworden. Das Volk applaudiert seiner Königin. Dann findet ein Festmahl mit 14.000 Gedecken statt. Eigentlich waren nur 13.000 vorgesehen, aber die Ägypter sind abergläubisch. Ihr habt mir das Leben gerettet und mich mein Metier gelehrt. Die Architektur, mein Gold, Miraculix, gehört euch. Aber nein, es war uns ein Vergnügen. Was wirst du jetzt machen? Ich habe mich mit Pyradones versöhnt. Wir beide werden die schönsten und spitzesten Pyramiden gemeinsam bauen. Ja, ja. Dann kommt der Abschied von Kleopatra. Unsere Arbeit ist beendet und wir nehmen Abschied von euch, o Königin. Ihr habt Wunder gewirkt, Gallier. Und ihr habt ein Recht auf die Dankbarkeit der Königin aller Königinnen. Auf meine. Ich schenke dir, o Druide, kostbare Manuskripte aus der Bibliothek von Alexandria. Oh, eure Nase. Eure Majestät sind zu gütig beim Belenus. Es scheint mir recht wenig im Vergleich zu eurer Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Stets zu euren Diensten. Und wenn ihr eines Tages Lust habt, etwas anderes zu bauen, einen Kanal zwischen dem Roten Meer und dem Mittelmeer vielleicht, nun, dann holt wieder einen von uns, beim Teutates. Für den Rückweg schenkt Kleopatra den Galliern eine persönliche Galeere. Das ist mal wieder ziemlich nett von ihr und ziemlich königlich. Glaubst du, dass wir wieder den Seeräubern begegnen? Weiß nicht, Obelix. Aber ich glaube, sie sind nicht weit. Tatsächlich bleiben sie zu Obelix Bedauern diesmal von einem Überfall der Seeräuber verschont. Denn die sitzen direkt unter ihnen, im Bauch der Galeere. Sie mussten diese Arbeit annehmen, um das letzte versenkte Schiff zu bezahlen. Aber der Piratenkapitän schwört sich, sobald er ein neues kaufen kann, wird er es den Galliern heimzahlen. Nach mehreren Wochen Luxuskreuzfahrt mit Musik, Tanz, Wein und Schwein, Wildschwein, ist es dann endgültig geschafft. Das gallische Dorf empfängt seine Helden traditionsgemäß mit stürmischer Begeisterung und einem Festmahl. Und es gibt viel zu erzählen. Und wer hat das alles gemacht? Idefix. Eine Nase, mein Lieber. Eine Nase.